Kundgabe 3274. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.09.1944. Berufung. Ausbildung. Verzichtleistung. Ihr habt eine große Aufgabe zu leisten, die eure ganze Kraft erfordert. Und ihr werdet darum durch Prüfungen hindurchgeführt, die euch stählen sollen für diese Aufgabe. Denn erst, wenn ihr euch völlig überwunden habt, wenn ihr euch gelöst habt von allem, was euch lieb ist auf Erden, werdet ihr aufgehen in der Arbeit für das Reich Gottes. Und diese Arbeit auszuführen ist eure Bestimmung. Und darum lasset euch nicht beirren oder ablenken durch irdische Ereignisse. Seid emsig tätig und übergebet alle eure irdischen Sorgen dem Vater im Himmel, der sie euch abnehmen wird, so wie ihr für ihn tätig seid. Gott fordert von euch viel, aber er gibt euch auch unendlich viel. Er fordert Verzichtleistung auf alles, was eure Sinne erfreut. Er aber gibt euch, was eure Seele beglückt. Er nimmt euch irdisches Gut und er schenkt euch geistigen Reichtum, der alle irdischen Güter aufwiegt. Und ihr müsset ihm danken für jede Gabe, weil seine Liebe euch diese bietet. Doch auch irdisches Leid ist eine Liebesgabe Gottes, so wie ihr dadurch reifet an eurer Seele. Denn die Aufgabe, die ihr erfüllen sollt, erfordert ungeteilte Hingabe, weil es eine geistige Arbeit ist, die keine irdische Hemmung verträgt. Dann aber ist sie köstlich, sie ist beglückend für den Gebenden wie für den Empfangenden. Der Zeitpunkt rückt immer näher heran, wo eine allgemeine Auflösung vor sich gehen wird, und wohl dem, der sich zeitig schon freigemacht hat von irdischem Gut, ehe es ihm gewaltsam genommen wird. Denn dessen Geist kann sich frei entfalten, und er wird sich mit Dingen befassen, die Ewigkeitswert haben. Sein Erdenleben währet nicht ewig, doch was er hinübernimmt in das geistige Reich, das kann von Bestand sein und ihn dann unendlich beglücken. Doch dieses wird er auf Erden nur erringen unter Hingabe dessen, was der Erde angehört. Und darum nimmt euch Gott das Letztere, so er euch berufen hat, für ihn zu wirken. Und eure Berufung müsstet ihr fühlen in euch, so wie ihr seine Stimme höret, so wie ihr sein Wort empfanget und von ihm der großen Gnade gewürdigt werdet, dass er euch selbst unterweiset. Die Vermittlung geistiger Gabe muss euch der Beweis dafür sein, dass Gott euch auserwählet hat zum Wirken für ihn. Und so ihr dies erkennet, müsstet ihr aus seiner Hand alles ergeben entgegennehmen, denn es ist alles nötig und von seiner Weisheit bestimmt, was über euch kommt. Und dann fühlet euch auch als berufen, fühlet euch als seine Diener und empfanget die Weisungen eures Herrn. Lasset ihn alleine walten, denn wie er es macht, so ist es erfolgreich für eure Seelen. Und so er euch zu sich zieht, so leistet ihm keinen Widerstand, sondern folget seinem Ruf. Arbeitet für sein Reich und sorget nicht, wie ihr irdisch bestehen werdet. Denn Gott findet immer Mittel und Wege, so euch Menschen etwas mangelt. Ihr aber könnet euch nicht versichern gegen irdische Sorgen, wenn Gott selbst sie als nötig erachtet für euch. Denn so er euch als Diener, als Arbeiter für sein Reich benötigt, muss er euch zuvor dazu fähig machen, und er wendet verschiedene Mittel an. Und dass ihr für ihn tätig sein sollt, das beweiset euch jeder Tag, an dem euch seine Gnadengabe zufließet, die euch ausbildet zu seinen Streitern, weil er euch benötigt in der letzten Zeit. Und darum harret aus und versaget nicht. Seid rastlos tätig und gebt euch vertrauensvoll der göttlichen Führung hin. Und ihr werdet eure Aufgabe auf Erden erfüllen. Ihr werdet tapfere Streiter sein im letzten Kampf, wie es sein Wille ist. Amen.